Ja, das ist dieses Buch ist jetzt vor ein paar Monaten erschienen bei Konkret und das beinhaltet eine Sammlung von Texten aus den letzten Jahren. Ich habe vor allem Ende letzten Jahres mehrere Vorträge und also Ende letzten, Anfang dieses Jahres mehrere Vorträge gehalten zu dem Thema und habe mich dann entschlossen, das zusammenzustellen und das eben als Buch herauszubringen. Ja, in diesem Buch geht es um verschiedene Aspekte des Unbehagens in der homosexuellen Emanzipation. Es geht durchaus auch um das Unbehagen der Homosexuellen selbst. Also ich habe vor einigen Jahren mal mich sehr, sehr lange mit Michel Foucaults Liebe für die iranische Revolution beschäftigt, zum Beispiel. Ich möchte heute zum einen einen Text aus dem Buch vorlesen, der einfach mal versucht, die derzeitige Situation, so widersprüchlich sie derzeit ist, für die Homosexuellen darzustellen und werde dann noch zwei kürzere Texte dazu lesen, wo es um Fragen der politischen Korrektheit geht. Der Schwulenhass in der Krise. Ist wachsender Schwulenhass ein Symptom der Krise? Dazu müsste man zunächst einmal wissen, ob Gewalttaten gegen Schwule tatsächlich zunehmen oder ob die Angehörigen einer selbstbewusst gewordenen Minderheit einfach eher Anzeige erstatten. Das ist wie bei der Gewalt in der Ehe oder der Depression. Sobald ein Thema öffentlich verhandelt werden kann, steigt die Bereitschaft, zur Polizei oder zum Arzt zu gehen. Feststellen lässt sich daher zunächst allenfalls, dass Schwulenhass in seinen vielfältigen Formen öffentlich zunehmend als verabscheuungswürdig verhandelt wird. Selbst dass schwul in allen möglichen Sprachen eine gängige Formel geworden ist, mit der Jugendliche sich untereinander beleidigen oder kundtun, was sie nicht mögen, sagt noch nichts darüber aus, ob es sich dabei um einen Ausdruck von Schwulenfeindlichkeit handelt oder ob sich darin schlicht die größere kulturindustrielle Sichtbarkeit einer bestimmten Lebensweise reflektiert, die schwul genannt wird. Immerhin lässt die Tatsache, dass in den vergangenen 20 Jahren eine homosexuelle Frage politisch und gesellschaftlich formuliert wird, sei es in der gesellschaftlichen Debatte um die Homo-Ehe oder in der wachsenden Bereitschaft, die Verfolgung von Schwulen als Menschenrechtsverletzung anzuerkennen, sei es umgekehrt in der politischen Diskriminierung und Verfolgung von Schwulen, Lesben und Transsexuellen als Agenten des dekadenten Westens. Während gleichzeitig die Krise nicht mehr nur als ökonomische, sondern als gesellschaftliche und politische allgemein geworden ist, das lässt Zusammenhänge vermuten. Oberflächlich betrachtet scheint der Schwulenhass selbst in der Krise zu sein. Von Antidiskriminierung und Gleichstellungsgesetzgebungen über die Legalisierung von homosexuellen Ehen und Lebenspartnerschaften sowie die regelmäßig aufflammende Empörung über Gewalttaten gegen Schwule oder schwulenfeindliche Sprüche mehr oder minder prominenter Figuren, bis zum Auftauchen schwuler Charaktere in Fernsehserien. Schwulenfeindlichkeit wird als ein Relikt vergangener Zeiten betrachtet, das öffentlich, auch von schwulen Aktivisten mit paternalistischer Herablassung als Homophobie bezeichnet und abgewehrt wird. In dem Maße, in dem die Homosexuellen-Emanzipation sich vom Kampf einer Minderheit zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe entwickelte, entpolitisierte sich das Reden über die Beweggründe der Gegner dieser Emanzipation, bis nur noch der psychologische Begriff übrig blieb, mit dem gesellschaftliche Voraussetzungen für irrelevant erklärt werden. Der Begriff Homophobie mag erklären können, wo die Widerstände gegen offen schwule Fußballer liegen, nämlich in der Homosozialität der Mannschaft, die davon lebt, dass das erotische Interesse, welches sie zusammenhält, nicht sexuell manifest wird. Ebenso mag Homophobie darüber aufklären, warum die größte Angst von männlichen Jugendlichen nicht die vor Armut, Krankheit oder persönlichen Schicksalsschlägen ist, sondern davor, schwul zu sein. Es ist die Angst, nicht dazuzugehören. Allerdings bleibt im einen wie im anderen Fall offen, warum schwule Fußballer mehr als nur ein erotisches Interesse an ihren Mannschaftskollegen haben sollten, das ihnen vielleicht bewusster ist als jenen. und weshalb männliche Jugendliche sich vor nichts mehr fürchten als vor Ausgrenzung aufgrund von Homosexualität. Zwischen rechtlicher Gleichstellung und gesellschaftlicher Diskriminierung liegt offenbar ein Abgrund von Erfahrungen, die sich kein Mensch wünschen kann. Eine Mischung aus realen und eingebildeten Gefahren, mit denen Schwule konfrontiert sind. Übereinstimmend kommen internationale Studien zu dem Ergebnis, dass der Prozess der homosexuellen Selbstfindung, das Coming Out, nach wie vor auch in jenen Ländern lebensgefährlich ist, in denen eine staatliche Ausgrenzung nicht mehr stattfindet und es eine große Sichtbarkeit von schwulen und lesbischen Lebensentwürfen gibt. Homosexuelle Jugendliche fürchten sich eher vor den Klassenkameraden als vor den Eltern. Sie machen Erfahrungen körperlicher Gewalt und aggressiver Ausgrenzung. Sie erleben, dass sie vor diesen Übergriffen nicht geschützt, sondern dass sie alleingelassen werden. Die Suizidrate ist entsprechend hoch. Etwa die Hälfte der Jugendlichen hat schon darüber nachgedacht, sich umzubringen. Und nach unterschiedlichen Studien versuchen es zwischen 15% und 20%. Wahrscheinlich mit einer hohen Dunkelziffer, denn zumeist haben sie niemanden, dem sie sich anvertrauen können. In den USA und Großbritannien ist das Bullying genannte Quälen und Verächtlichmachen von Mitschülern zu einem gesellschaftlichen Problem erklärt worden, nachdem es spektakuläre Selbstmordfälle gegeben hat. Jugendliche, die sich als schwul, lesbisch oder trans geoutet hatten, aber auch solche, die einfach für queer gehalten wurden und keinen anderen Ausweg mehr sahen. Die von vielen US-Prominenten unterstützte Kampagne It Gets Better sollte 2010 Jugendliche ermutigen, in kurzen YouTube-Videoclips von ihren Erfahrungen zu berichten und anderen Mut zu machen, zu sich selbst zu stehen. Unmittelbarer Anlass war der Suizid des Studenten Tyler Clementi, dessen Liebesnacht mit einem Mann aufgezeichnet und von zwei seiner Mitstudenten ins Internet gestellt worden war. Er stürzte sich von der George Washington Bridge, die das nördliche New Jersey mit Upper Manhattan verbindet. Einer, der daraufhin seinen Mut zusammennahm, war Jamie Rodemeyer, ein 14-jähriger Bisexueller aus der Nähe von New York. Er nahm sich im September 2011 das Leben, nachdem die Beleidigungen in seiner Schule und via Facebook nicht nachließen und er keine Unterstützung erhalten hatte. Für ihn war nichts besser geworden. Dass solche gut gemeinten Kampagnen an der Lebensrealität der betroffenen Jugendlichen nur wenig ändern können, ist zwar richtig, zugleich zeigen sie aber auch das Interesse einer großen Öffentlichkeit für diese Lebensrealität. Wo das nicht so ist, wie etwa in Deutschland, erscheint die Situation von sexuellen Minderheiten als weitgehend normalisiert und so, als sei deren einzige Sorge, endlich richtig und in echt heiraten zu dürfen. Nachrichten von antischwulen Maßnahmen wirken dementsprechend, als kämen sie aus einer anderen Welt. Als Russland homosexuelle Propaganda zum Offizialdelikt erklärte, bestimmte eher Befremden ob solcher Rückständigkeit als Protest und Empörung die hiesigen öffentlichen Reaktionen. Die Ablehnung der Legalisierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften in Polen rief Überraschung hervor, aber nur, weil niemand geglaubt hatte, dass die Polen schon so weit wären. Ganz anders als die Überraschung in Frankreich, wo hunderttausende Katholiken und Konservative gegen die Mariage pour tous auf die Straße gingen. Vergleichbare Proteste hatte es selbst in noch katholischeren Ländern wie Spanien und Portugal gar nicht gegeben. In Spanien wurde seinerzeit Papst Johannes Paul II. Eingeflogen, um wenigstens eine nennenswerte Massenkundgebung gegen die Homo-Ehe zustande zu bringen. Die Haltung gegenüber den Verhältnissen in Osteuropa ist mit Verständnis für die Völkerschaften verbunden, die nach dem Realsozialismus nun eine gesellschaftliche Entwicklung nachholen sollen, die selbstverständlich nur in eine Richtung weist. Tatsächlich sind in vielen osteuropäischen Staaten die Gesetzgebungen fortschrittlicher als die gesellschaftliche Realität. Antidiskriminierungsgesetze sind Pluspunkte für einen EU-Beitritt. Und deswegen zeigen sich von grünen Politikern bis hin zu linken Queer-Aktivisten Westeuropäer gern bei der Festnahme durch russische Sicherheitskräfte in Moskau oder bei der Durchführung von homosexuellen Paraden in Warschau. Schön muss es sein, einmal Weltgeist spielen zu dürfen und die Aufklärung auch in abgelegene Gebiete zu bringen, vor allem wenn man schnell wieder zurück nach Berlin kommt. Die Situation der Schwulen im Osten aber bleibt erbarmungswürdig, zumal dort, wo ein EU-Beitritt ausgeschlossen ist. Merkwürdig an den sogenannten Solidaritätsbekundungen ist dabei nicht die Unterstützung der Gruppen vor Ort, sondern der Konfrontationskurs, mit dem gegen diese Regierungen vorgegangen wird, die nicht die eigenen sind, während anderswo der Schwulenhass als kulturelle Eigenheit keinerlei Kritik am Tun der Herrschaft hervorruft. Das ist wahrhaftig queer. Wo der Dialog möglich wäre, in Warschau beispielsweise, inszenieren westliche Aktivisten ihre radikale Jugend ein zweites Mal und polarisieren die Öffentlichkeit. Ausbaden müssen es ohnehin andere. Während sie dort einen kritischen Dialog fordern, wo in Wirklichkeit Konfrontation nötig wäre. Nach Mauretanien, in den Iran, nach Saudi-Arabien, in den Jemen oder den Sudan, in die Vereinigten Arabischen Emirate und die nördlichen Bundesstaaten Nigerias trauen sich die westlichen Aktivisten aus gutem Grund nicht. Sie sind aber auch bemerkenswert zahm in der Formulierung ihrer Kritik. In diesen Ländern können homosexuelle Handlungen nach der Scharia mit dem Tod bestraft werden. Anders als im Falle Polens oder Russlands pocht man in diesen Fällen auf den Respekt vor fremden Kulturen. Die Menschenrechte, die dort eingefordert werden, unterliegen südlich und östlich des Mittelmeers einem Verdikt über dem Kolonialismus. Mit diesem Verdikt lässt sich leicht verdrängen, dass sich der deutsche Rassismus im 20. Jahrhundert mit Vorliebe an den Untermenschen des Ostens austobte. Die Zurückhaltung gegenüber den Zuständen in den Ländern des Südens, in der sich die Kompanei mit Despoten, Massenmördern und Kulturen als Abkehr von Paternalismus und postkoloniale Bescheidenheit geriert, hat sich zuletzt anlässlich der französischen Intervention in Mali gezeigt, einem der 18 von 55 Staaten Afrikas, in denen homosexuelle Handlungen nicht unter Strafe stehen, was an sich nicht viel heißen mag. Bis im Norden die islamistischen Milizen die Scharia einführten. Für die weltweite Linke war das eine Petitesse im Gegensatz zu den unterstellten ökonomischen und geopolitischen Interessen der Interventionsmacht. Für zwei Männer aus Gao hingegen war die Intervention Rettung in letzter Minute. Badou Ahmed und Aydin Ak Usman waren vom Scharia-Gericht wegen homosexueller Handlung zum Tode verurteilt worden. Letzterer hätte nur einen Tag nach der Befreiung der nordmalischen Stadt hingerichtet werden sollen. Badou Ahmed wurde schwer gefoltert und bewusstlos geschlagen. Sein Körper ist mit Narben übersät. Der keiner Islamophobie verdächtige muslimische schwule Aktivist Omar Kudus aus London kommentierte im Internetportal Gaystar News: Hätten die französischen Soldaten die beiden malischen Männer, die heute hingerichtet werden sollten, nicht gerettet und befreit, ihre Misere und ihr Tod wären nicht bemerkt worden. Es muss die Frage gestellt werden, wie viele schwule Männer im Namen eines verfälschten Islam hingerichtet und gefoltert wurden, ohne dass davon berichtet oder nur Notiz genommen wurde. Diese Frage stellt sich selbstverständlich nicht nur in Mali. In der südiranischen Stadt Shiraz wurden am 6. August 2014 vier Männer öffentlich gehängt. Zwei von ihnen, Abdullah Gawami Shanjiru und Salman Ganbari Shazanjiri, wurden nach Angaben der Behörden wegen einvernehmlicher sexueller Handlungen hingerichtet. Das hatte es im Iran einige Jahre nicht gegeben. Seit 2005 wurden Homosexuelle zumeist der Vergewaltigung Minderjähriger beschuldigt, denn einen Vergewaltiger zu hängen macht sich international besser, weswegen eine Zeit lang Vergewaltigung das neue Schwul im Iran war. Im Zuge der russischen Gesetzgebung und insgesamt in dem Maße, in dem die Homosexuellenfrage zu einem Thema der ideologischen Auseinandersetzung zwischen dem Westen und dem Rest der Welt geworden ist, scheint es so, als habe der Iran ein Zeichen setzen wollen. Allerdings weitgehend ignoriert, sowohl von der westlichen Öffentlichkeit als auch von der LGBT-Community. Nach der Hinrichtung von Mahmoud Asghari, 16, und Ayaz Mahoney, 18, im Sommer 2005, die Empörung weltweit wuchs, weil es hieß, die beiden seien wegen ihrer Homosexualität hingerichtet worden, schob das Regime schnell die Behauptung hinterher, die beiden hätten einen 13-Jährigen vergewaltigt. Als 2007 Marwan Mulozadeh hingerichtet wurde, weil er im Alter von 13 Jahren drei Jungen vergewaltigt haben soll, war die Aufregung deutlich geringer. Und im aktuellen Fall gab es sie gar nicht mehr. Von Amnesty International bis zu Human Rights Watch wurde der Justizdoppelmord von 2005 lediglich unter dem Aspekt der Hinrichtung Minderjähriger behandelt. Paula Ettelbrink von der International Gay and Lesbian Human Rights Commission verstieg sich zu der Behauptung, it was not a gay case. Human Rights Watch beklagte die Indifferenz gegenüber dem mutmaßlichen 13-jährigen Opfer, obwohl es im iranischen Recht vollkommen gleichgültig ist, ob homosexuelle Akte konsensuell oder gewaltförmig stattfinden und es sich somit immer um eine Vergewaltigung handelt, bei deren Verhandlung normalerweise auch das Opfer auf der Anklagebank sitzt. Mit dieser Maßgabe konnte sich das iranische Regime offenbar so lange durchsetzen, bis es nun nicht mehr notwendig zu sein scheint. Der seinerzeit für die Schwulen-, Lesben- und Transrechte im Human Rights Watch zuständige Scott Long machte sich in einem Artikel für die Zeitschrift Contemporary Politics 2009 über die Vorstellung lustig, Asghari und Mahoni könnten tatsächlich Liebende gewesen sein. Dies diene nur dazu, westliche Vorurteile zu bedienen und den Krieg gegen den Iran vorzubereiten. Der Verlag Routledge, in dem die Zeitschrift erscheint, und Human Rights Watch mussten sich 2012 für die Angriffe Longs, die sich in erster Linie gegen den Aktivisten Peter Tatchell und die Londoner Gruppe Outrage richteten, die 2005 als erste die Informationen über die Hinrichtung verbreitet hatten, entschuldigen. Der Artikel wurde aus dem Archiv von Contrary Politics entfernt. Allerdings hatte die Kampagne ihre Funktion längst erfüllt. Insgesamt ist die Beurteilung auch der grausamsten und dümmsten schwulenfeindlichen Ereignisse deutlich zurückhaltender geworden, wenn es sich bei den Vollstreckern um Moslems oder Schwarze handelt, also um mit westlichen Augen konstruierte Gruppen, deren zugeschriebener Status als Opfer des Westens oder des Kolonialismus ihnen mehr als anderen erlaubt. Wenn das nicht rassistisch ist, was dann? Die nur als barbarisch zu bezeichnenden Zustände in Teilen Ostafrikas, wo auf wirkliche oder angebliche Schwule regelrechte Hetzjagden veranstaltet werden, nachdem das Thema Homosexualität eine völlig unerwartete Aufmerksamkeit erfahren hat, machen das Dilemma deutlich. Die nun schon über 6 Jahre währende Auseinandersetzung um das Bahati-Gesetz in Uganda, benannt nach dem Parlamentsabgeordneten David Bahati, der den Entwurf einbrachte, welches drakonische Strafen bis zum Tod für Homosexualität vorsieht, war ein erster Höhepunkt der Kampagne, die 2010 im Outing von 100 angeblichen oder wirklichen Schwulen und Lesben durch die Zeitung Rolling Stone eskalierte. Hang them, they're after our kids. Am 26. Januar 2011 wurde der Aktivist David Kato in seinem Haus überfallen und zu Tode geprügelt. Die Behörden behaupteten, es habe sich um einen Raubüberfall gehandelt. 2014 wurde das Gesetz in veränderter Form, lebenslange Haft statt Todesstrafe für Wiederholungstäter, von Ugandas Staatspräsident Yoweri Museveni in Kraft gesetzt. Wenige Monate später kassierte das oberste Gericht Ugandas das Gesetz und verwies es zurück ans Parlament. Ähnlich wie in Nigeria sieht das Gesetz hohe Haftstrafen für alle vor, die von schwulen oder lesbischen Beziehungen wissen oder sie dulden und unterstützen. Während aber in Nigeria die Situation auch von der Auseinandersetzung mit dem Islamismus geprägt ist, hat im christlich geprägten Uganda eine kleine, aber selbstbewusste Selbstorganisierung von Homo- und Transsexuellen stattfinden können, die die Einführung des Gesetzes mit Untergrundhochzeiten gleichgeschlechtlicher Paare beantwortet und regelmäßig versucht, sich mit kleinen Demonstrationen in der Öffentlichkeit zu zeigen. Neu an dieser Entwicklung ist nicht die gesellschaftliche und staatliche Verfolgung homosexueller Praktiken, sondern dass die sexuelle Orientierung an sich unter Strafe gestellt wird. Homosexualität ist unafrikanisch, wie unisono Politiker dieser Staaten von sich geben. Dass die Gesetze, mit denen die unafrikanische Lust verfolgt wird, zumeist aus der Kolonialzeit stammen und die Religionen, mit denen die Verfolgung gerechtfertigt wird, also die christliche und die islamische, ebenfalls ziemlich unafrikanisch sind und eigentlich ebenfalls zum Erbe der Kolonisatoren gehören. Dass es so etwas wie eine afrikanische Kultur nie gegeben hat und nicht gibt, weil schon Afrika selbst eine Erfindung der muslimischen und christlichen Sklavenhändler war, worauf Aktivisten in den ostafrikanischen Staaten nicht müde werden hinzuweisen. All das zeigt die Verwandlung der antikolonialen Ideologie von der Tragödie zur tödlichen Farce. In Ermangelung anderer Feinde nehmen sich die Gegner in den politischen Arenen dieser Staaten vor allem die Schwulen heraus, die vom Westen bezahlt würden, um Kinder mit HIV zu infizieren. Tatsächlich sind es westliche, genauer amerikanische Evangelikale, die ihren finanziellen Teil zur christlich grundierten Barbarisierung des afrikanischen Kontinents beitragen, und sie können dabei auf das antikoloniale Erbe bauen, welches die Homosexualität schon immer als Problem westlicher Lebensart verstanden hat. Noch 1999 hatte Museveni die Übertragung von HIV durch gleichgeschlechtlichen Sex ausgeschlossen, weil wir keine Homosexuellen in Uganda haben. Der ehemalige iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad, Doktor ehrenhalber der Universität von Havanna, Kuba, sollte ihn wenige Jahre später in New York zitieren. Über die Anzahl derer, die solche Verhältnisse zum Anlass der Flucht nehmen, ist nichts bekannt, denn auch auf der Flucht müssen sie sich verstecken. Viele von ihnen flüchten wie andere vor Armut, Hunger und Bandenherrschaft, viele aber auch, weil sie in solch barbarischen Verhältnissen bevorzugte, weil wehrlose Ziele der Manifestationen des Hasses sind. Die wenigen existierenden Einschätzungen, die auf Erfahrungen und Zahlen von Nichtregierungsorganisationen beruhen, gehen davon aus, dass ohnehin nur ein Bruchteil die Beschwernisse der Flucht auf sich nimmt, weil die Verhältnisse in den umliegenden Ländern meist auch nicht besser sind und der Transit in europäische oder nordafrikanische Länder Jahre in Anspruch nehmen kann und es zudem keineswegs sicher ist, dass dort Asyl gewährt wird. ORAM, die einzige internationale NGO, deren Arbeit ausschließlich der Wahrung und Rechte und dem Schutz von Schwulen, Lesben und Transpersonen gewidmet ist, hat in einer im Juni 2012 erschienenen Untersuchung versucht, das Missverhältnis zwischen den Lebensbedingungen und den Fluchtmöglichkeiten dieser Menschen darzustellen. Die Schätzung geht davon aus, dass rund 175 Millionen Menschen, also rund 2,5% der Weltbevölkerung, lesbisch, schwul oder transsexuell sind und in Verhältnissen leben, in denen sie verfolgt werden würden, wenn und sobald ihre sexuelle Orientierung bekannt würde. ORAM schätzt nun, dass dies bei etwa 1% der Fall ist, von dem sich aber wiederum nur 1% überhaupt auf die Flucht begeben kann. Am Ende stehen etwa 2500 Menschen weltweit, denen aufgrund von Diskriminierung wegen ihrer sexuellen Orientierung ein rechtlicher Status zuerkannt wird. Nur 15 Staaten weltweit erkennen einen solchen Asylgrund an. Es gibt keinen sicheren Hafen und offenbar fliehen nur jene, die wirklich nicht mehr anders können. Zumeist ist es eine Mischung aus staatlicher Verfolgung, familiärer Unterdrückung und sozialer Erpressung, zum Beispiel in Scheinehen, die in der Angst um das eigene Leben gipfelt, sodass nur noch Flucht ins Ungewisse oder der Suizid bleibt. In zahlreichen Berichten von schwulen Flüchtlingen ist der letzte Grund für die Flucht die Ermordung des Geliebten. Die Flüchtlinge bleiben unsichtbar, zum einen, weil sie es so gelernt haben, zum anderen, weil sie neue Verfolgung befürchten müssen. In den Ländern, in die sie flüchten können, ist Homosexualität zumeist unter Strafe gestellt und ohne die geringsten Rechte sind sie der Willkür der örtlichen Bevölkerung und der NGOs ausgesetzt, die keineswegs alle sehr aufgeschlossen sind. Wiewohl die meisten NGOs angeben, keine Unterschiede zu machen und allen Flüchtlingen zu helfen, gibt es doch in der konkreten Umsetzung offenbar Unterschiede, wie die Untersuchung von ORAM zeigt. Es handelt sich dabei nicht nur um eine antidiskriminierende Blindheit, die alle gleich behandelt und damit alle gleich unsichtbar macht, sondern teilweise auch um Ressentiment. So berichtete ein iranischer Schwuler aus der Türkei, dass seinen Freunden und ihm bei der Nahrungszuteilung durch eine NGO das Essen verweigert wurde, weil sie unrein seien. Folge eines kaum lösbaren Widerspruchs in der internationalen Flüchtlingspolitik. Schwule Flüchtlinge aus dem Irak und dem Iran stranden zum größten Teil im Süden der Türkei, nachdem sie mit Hilfe von professionellen Fluchthelfern, die damit ihr Geld verdienen, ihre Heimat verlassen haben. Zuvor mussten sie alles, was sie hatten, zu Geld machen, um ihre Flucht zu bezahlen, soweit so üblich für Flüchtlinge. In den kurdischen Gebieten und in der Türkei existieren Safe Houses, die sowohl von Fluchthelfern als auch von NGOs betrieben werden, wo diese Flüchtlinge unterkommen können, weil sie oft zu viel Angst vor anderen Flüchtlingen aus ihren Herkunftsländern haben. Um einen legalen Status zu bekommen, müssen sie sich allerdings beim UNHCR melden, der Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen. Werden sie anerkannt, erhalten sie zumindest eine Grundversorgung, dürfen aber nicht arbeiten. Einige dieser Flüchtlinge können andere politische Verfolgungsgründe als ihre sexuelle Orientierung geltend machen, zum Beispiel die Zugehörigkeit zu einer verfolgten ethnischen Minderheit, von denen es im Iran und Irak und in Syrien sehr viele gibt. Andere geben die eigentlichen Gründe für ihre Verfolgung an, entweder weil sie nichts mehr zu verlieren haben und alles auf eine Karte setzen oder weil sie sich nicht mehr verstecken können oder wollen. Werden ihre Fluchtgründe anerkannt, sind sie zugleich als Sexual Minority Refugees geoutet in einer Gesellschaft, die mit ihnen nichts zu tun haben will. Die Zuschreibung, die ihnen immerhin einen legalen Status verleiht, setzt sie zugleich der Diskriminierung aus. Diejenigen, die nicht anerkannt werden, müssen in der Illegalität ausharren, was für Schwule oftmals heißt, sich doppelt zu verstecken und deswegen doppelt erpressbar zu sein. NGOs sprechen deswegen auch von der besonderen Vulnerabilität dieser Flüchtlinge. Sie haben noch weniger als andere den Zugang zu Nahrung und medizinischer Versorgung. Sie sind sozial isoliert und finden gerade bei Landsleuten keine Unterstützung. Für diejenigen, die es geschafft haben, beginnt das jahrelange Warten auf ein Visum nach Europa oder der Versuch, noch einmal Geld aufzutreiben, um sich illegal weiterschleusen zu lassen. In anderen Teilen der Welt unterscheidet sich die Situation je nachdem, wie groß das Ausmaß der Verfolgung ist. Der Süden Ecuadors zum Beispiel ist ein Rückzugsgebiet für zahlreiche kolumbianische Homo- und Transsexuelle, die in regelmäßigen Wellen flüchten, wenn Guerillas und Paramilitärs ihre berüchtigten Kampagnen starten, dann aber auch zeitweise wieder zurückkehren. Im Zentrum des afrikanischen Kontinents hingegen sind diese Gruppen Bestandteile riesiger Fluchtbewegungen, allerdings kehren die wenigsten in ihre Herkunftsländer zurück, etwa wenn ein Bürgerkrieg vorbei ist. Der Hass auf sie ist unabhängig von der politischen Konjunktur und von den Machthabern. Der Weg hinein nach Europa scheint unüberwindlich. Dazu kommt die Gefahr, von Mitreisenden identifiziert und umgebracht zu werden. Ein realistischeres Ziel ist für viele dieser Flüchtlinge aus Ostafrika deswegen Israel geworden. Zusammen mit anderen, die aus sehr unterschiedlichen Gründen ihre Länder verlassen, begeben sie sich nach Ägypten, um über den Sinai geschleust zu werden. Der Transit durch den Sinai ist nach den Aussagen der afrikanischen Ankömmlinge ebenso gefährlich wie der Versuch, durch das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Und zwar nicht nur aufgrund der Gefahren, die in der Wüste lauern, sondern wegen der Beduinen, die sich aus rassistischen Motiven heraus nicht an finanzielle Vereinbarungen halten und noch unberechenbar sind als andere Fluchthelfer. Zahlreiche der Flüchtlinge, die es bis nach Israel schaffen, kommen in einem erbärmlichen Zustand dort an und berichten, dass sie im Sinai geschlagen, gefoltert, vergewaltigt und ausgeraubt worden seien. Mittlerweile ist es ja so, dass kaum noch Flüchtlinge über den Sinai kommen und man dort große Massengräber vermutet. Israel als Flüchtlingsstaat gegründet, hat nicht damit gerechnet, eines Tages auch für Nichtjuden attraktives Ziel zu werden. Jahrzehntelange anti-israelische und antisemitische Propaganda in den national befreiten afrikanischen Diktaturen, ob mit oder ohne islamischen Einschlag, scheinen wenig nachhaltig gewirkt zu haben. Jedenfalls hat Israel bis heute keine politische Strategie für den Umgang mit nichtjüdischen Neuankömmlingen entwickelt, die keine Palästinenser und in ihrer Mehrheit auch gar nicht muslimisch sind. Genauso wie in der Türkei ist der UNHCR für die Flüchtlinge zuständig. Erst nach und nach entstehen staatliche Strukturen für Flüchtlinge. Flüchtlinge, die ihre sexuelle Orientierung als Fluchtgrund angeben, müssen, ebenso wie Flüchtlinge in der Türkei, auf ihre Weitervermittlung in Drittstaaten warten, sofern sie anerkannt werden. Der Unterschied zur Türkei liegt für schwule, lesbische und transsexuelle Flüchtlinge aber in der vergleichsweise großen Akzeptanz und einer aktiven Community in Israel, die diese Flüchtlinge unterstützen versucht. Besonders schwierig ist die Situation von palästinensischen Schwulen, die aus dem UNO-Staat Palästina fliehen müssen, weil sie dort mit dem Tod bedroht sind. Zum einen sind die Grenzen entgegen der Darstellung der Palästinenser noch so durchlässig, dass Familienangehörige in Israel Jagd auf diese Flüchtigen machen können, um sie zurückzuholen oder gleich umzubringen. Zum anderen gilt für diese Flüchtlinge, dass sie bereits nach dem Status der UNO Flüchtlinge sind und deswegen die eigens für sie geschaffene UNRWA, also die eigens für die Palästinenser geschaffene UN-Organisation nach der Flüchtlingskonvention für sie zuständig ist, die sich aber für Menschenrechtsbelange nichts für zuständig hält. Stattdessen lernen palästinensische Kinder in UNRWA-finanzierten Schulen ab der ersten Klasse den antisemitischen Hass. In den Augen der Sicherheitskräfte sind diese Schwulen zudem, wie alle anderen Palästinenser, auch in allererster Linie ein Sicherheitsrisiko. Deswegen werden sie abgeschoben, sofern sich keine anderweitige Unterstützung organisieren können. Viele kehren dann nach der Abschiebung wieder nach Israel zurück, weil ein Leben auf der Straße oder auf dem Strich immerhin ein Leben ist. Schwule Palästinenser sind aus diesen Gründen in ihrer Mehrheit illegal in Israel und ebenfalls auf die Unterstützung der Community angewiesen. Für LGBT-Flüchtlinge gilt alles, was auch für andere Flüchtlinge gilt. Ein wesentlicher Unterschied liegt darin, dass sie selbst oft keine Vorstellung von dem haben, wer sie sind und was sie sind. Ihr Anderssein wurde durch die Verfolgung und das für sie in vielen Fällen namenlose andere Begehren erst geschaffen. In vielen Gegenden Afrikas ist gay beispielsweise nur, wer passiv genießt. Der aktive Part ist straight und gilt auch als heterosexuell. Die Selbstdefinitionen der Flüchtlinge haben oft wenig mit dem zu tun, was im Westen unter schwul verstanden wird. Diesen Umstand nehmen nicht nur iranische Präsidenten, sondern auch amerikanische Queer-Theoretikerinnen zum Anlass zu behaupten, Homosexualität sei eine westliche Erfindung. So sehr das der Begriff der Homosexualität auch ist, er ist ein Produkt der Wissenschaft des 19. Jahrhunderts, so wenig ist das Begehren, welches er beschreibt, auf den Westen beschränkt. Ein Flüchtling aus dem Sudan, der in Israel lebt, sagte, er habe erst dort erfahren, dass es ein Wort für sein Begehren gibt. Andere erzählen, sie hätten davon gehört und seien deswegen geflogen. Ein Flüchtling und Aktivist aus dem Iran meinte im Gespräch mit mir, er wisse da keine Lösung. Die Begriffe, die das eigene Begehren definieren, wirken wie ein fernes, unerreichbares Versprechen, aber dieses Versprechen, das der Emanzipation, sei nun einmal in der Welt. In der Unwissenheit über sich selbst hätten diese Menschen wahrscheinlich besser gelebt. Nun bliebe ihnen nur noch die Flucht oder der Aufbau eigener Communities zunächst im Geheimen. Eigentlich, so sagte er, müssen wir Letzteres unterstützen. Die Perspektive auf der Flucht, ein besseres Leben zu finden, sei für die meisten unrealistisch. Im Gegenteil würde die Flucht das Elend nur verlängern, das für die Schwulen ein doppeltes sei, das Elend der Flucht und das Elend der Auseinandersetzung mit sich selbst. Das überlebten nicht viele. Diese Schlaglichter auf eine globale Wirklichkeit zeigen vor allem eines. Wie überaus grotesk die Angst europäischer Regierung ist, von einer Welle von Flüchtlingen überrannt zu werden, die angeben, wegen ihrer sexuellen Orientierung geflohen zu sein. Tatsache ist vielmehr, dass die meisten schwulen Flüchtlinge ihre Homosexualität verschweigen und weder gegenüber den Asylbehörden noch in ihren Unterkünften angeben. Es gibt im Moment überall große Diskussionen darüber, was man mit diesen Leuten macht, weil also in Amsterdam zum Beispiel werden die jetzt getrennt untergebracht, in besonders gesicherten Unterkünften, nachdem es Mordversuche gegeben hat. In anderen Städten versucht man eher dann die entsprechenden Angreifer dann auch anzuzeigen und sozusagen gerichtlich verfolgen zu lassen. Aber das ist im Moment schon ein großes Problem, da wo es offensichtlich wird. Nach wie vor ist es so, dass Flüchtlinge, die ihre sexuelle, also schwule Flüchtlinge vor allem, die ihre sexuelle Orientierung angeben, in irgendeiner Form Überprüfungen ausgesetzt sind. In Tschechien werden sie sogenannten Penistests unterzogen, bei denen die Erektion beim Zeigen schwuler Pornografie gemessen wird. In Belgien und Großbritannien werden Lesben und Schwule nach ihren musikalischen und sexuellen Vorlieben gefragt, um herauszubekommen, ob sie tatsächlich gleichgeschlechtlich begehren. Und auch in anderen europäischen Ländern, wie etwa in Deutschland und Österreich, finden peinliche Befragungen statt, die in den meisten Fällen die Ablehnung von Asylanträgen zur Folge hatten. Mit der Empfehlung, sich in ihrem Heimatland zu verstecken, wurden jene, die überhaupt die Kraft aufgebracht haben, die wirklichen Gründe ihrer Flucht zu benennen, bis 2012 aus Deutschland abgeschoben. Doch dies scheint sich nun geändert zu haben. Einem Antragsteller ist es grundsätzlich nicht zumutbar, gefahrenträchtige Verhaltensweisen zu vermeiden, um einer Verfolgung auszuweichen, die ihm andernfalls zum Beispiel wegen seiner sexuellen Ausrichtung drohen würde. Das schrieb das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Anfang 2013 auf eine Anfrage des grünen Bundestagsabgeordneten Volker Beck. Interessant dabei ist, dass im Moment die Strategie von Organisationen, die LGBT-Flüchtlinge unterstützen, in Deutschland, Österreich, aber auch in Frankreich, einfach die ist, dass man versucht, sozusagen ein Leben zu führen, wo klar ist, irgendwie die nehmen an Demonstrationen, an Veranstaltungen teil, die zeigen sich öffentlich und so weiter, sodass sie nicht abgeschoben werden können. Das ist im Moment die sicherste Strategie für diese Flüchtlinge. Also Teilnahme am Christopher Street Day oder in irgendwelchen Pride-Geschichten und dann mit Fotos und dann wird das dem Asylamt vorgelegt und dann ist klar, dass die Leute können so nicht ohne weiteres abgeschoben werden. Der überzeugende Homo-Nachweis ist jedoch kaum zu erbringen. In Österreich wird ab und an ein sexologisches Gutachten in Auftrag gegeben, welches die sexuelle Orientierung nachweisen soll. Dass tendenziell Methoden angewandt werden, die anderswo in gröberer Form der Verfolgung dienen, schafft für diese Flüchtlinge eine widersprüchliche Situation. Was bislang ihr Leben bedrohte, soll es mit einem Mal schützen. Der Penistest in Tschechien und die anale Untersuchung im Libanon oder Tunesien, bei der aufgrund der Kontraktion des Schließmuskels festgestellt werden soll, ob jemand passiv Analverkehr ausgeübt hat, entspringen der gleichen Überlegung, Homosexualität physisch messbar zu machen. Die psychologische Begutachtung nicht etwa eines Verfolgungstraumas, sondern der sexuellen Orientierung kann ebenso gut zur Diskriminierung genutzt werden. Es kommt lediglich auf die Zeit und den Ort an. Angesichts dieser Verhältnisse könnte man sich in der Tat fragen, why the fuss about gay marriage? So der Tenor eines CNN-Kommentars zur Debatte um die Gleichstellung der Ehe in den USA. Ginge es nicht zuerst um die Einhaltung der allgemeinen Menschenrechte, des Rechts auf Leben zum Beispiel? Die schiere Zahl von Hassverbrechen, vor allem gegen Schwule und Transsexuelle auch im Westen, in Großbritannien allein 2012 über 4000 Straftaten, die bei massiver Bedrohung und Einschüchterung beginnen und bei Mord enden. Für Deutschland und Österreich gibt es solche Zahlen nicht, weil es die Kategorie des Hassverbrechens nicht gibt. Die Tatsache, dass es auch in Europa ein queeres Flüchtlingsproblem gibt, das als Obdachlosigkeit von schwulen, lesbischen und transsexuellen Jugendlichen höchstens am Rand auftaucht, aber zahlenmäßig in den entsprechenden Einrichtungen der Jugend- und Wohnungslosenhilfe an Bedeutung gewinnt, ohne dass es von diesen öffentlich gemacht werden würde. Tendenzen zur erneuten Kriminalisierung von HIV-Positiven und AIDS-Kranken in Europa und anderswo. Und last but not least die Situation der homo- und transsexuellen Flüchtlinge. Welche Funktion hat darin die rechtliche Gleichstellung schwuler und lesbischer Paare und Familien? Aus der Perspektive einer universellen Emanzipation ist der Kampf gegen Verfolgung und Diskriminierung von Homosexuellen und für die rechtliche Gleichstellung von homosexuellen Partnerschaften ein Abwehrkampf gegen die Lust am Zerfall, die der gezielten Ermordung von Schwulen, Lesben und Transsexuellen in vielen Weltgegenden immer mehr Möglichkeiten zur Realisierung verschafft. Zugleich hat es homosexuelle Ehen auch ohne gesetzliche Sanktion immer gegeben, sogenannte Regenbogenfamilien, in denen gleichgeschlechtliche Partner auch mit Kindern zusammenlebten. Das Bedürfnis, diese Verwandtschaftsverhältnisse rechtlich abzusichern, ist ebenso sehr ein Symptom der Krise, wie auf der anderen Seite die Angst vor der Verschwulung der Welt, so ein Buchtitel von 2006. In beidem, in Bedürfnis nach rechtlicher Absicherung wie in der Angst, kommt die Befürchtung vor Auflösung eigener Subjektivität im permanenten Ausnahmezustand zum Tragen, in dem es sowas wie Individualität nicht geben darf, sondern nur den alltäglichen Kampf ums Überleben. Die Behauptung, dies sei für die Mehrheit der Weltbevölkerung bereits Wirklichkeit, weswegen sich diese nicht so sehr für den schwulen Kram interessiere, ist zugleich wahr und unwahr. Wahr daran ist, dass Menschen, ob sie nun schwul, lesbisch, hetero oder sonst was sind, in vielen Gegenden der Welt sich Sorgen machen müssen um das tägliche Brot, um Wasserbildung oder darum, wie sie irgendwelchen Milizen entfliehen können. Dass trotz Bürgerkrieg, politischer Krise und prekärer Versorgungslage Angehöriger sexueller Minderheiten im Süden ihr Recht auf Leben nicht nur als Menschen, die essen wollen, sondern auch als solche verteidigen, die lieben und Sex haben wollen, ohne dafür verfolgt oder gar umgebracht zu werden, ist eine Realität, die nicht in das Konzept wohltätiger Europäer passt, die mit Afrika aufgeschwemmte Kinderbäuche assoziieren und mit Lateinamerika tanzende Indios mit traurigen Augen. Letztlich haben sie Angst vor einer Freiheit, die mehr sein könnte als die Freiheit, sich in Hungernde einfühlen zu dürfen. Nicht das Fressen der Hunger stiftet die Moral des Rackets nämlich, dass das Elend zur Rechtfertigung der Barbarisierung nutzt. Ebenso erschließt sich vor diesem Hintergrund die Bedeutung des schönen Scheins des bürgerlichen Rechts für Schwule und andere sexuelle Minderheiten. dass es eben jenes Recht ist, welches in Deutschland den Paragraphen 175 noch bis 1994 kannte, mit dem homosexuelle Beziehungen zwischen Männern kriminalisiert wurden, tut dem offenbar keinen Abbruch. Welche Alternative gibt es denn zur rechtlichen Gleichstellung? Die Schwulenbewegung im Gefolge der Krawalle in der New Yorker Christopher Street von 1969 wollte die Gesellschaft verändern. Einige wollten die Revolution, andere wollten ein anderes Leben im Hier und Jetzt, die allermeisten wollten feiern, ohne von der Polizei belästigt zu werden. Diese Bewegung zerbrach in den 80er Jahren an AIDS. Die verschiedenen Fraktionen hatten entsprechend unterschiedliche Antworten auf diese Krise, die mit der unmittelbaren Gefahr neuer Kriminalisierung und Ausgrenzung verbunden war. Die Freunde des Ausnahmezustandes wollten sie zur Radikalisierung des antikapitalistischen Protests nutzen, die anderen verfolgten realpolitische Lösungen, um das Schlimmste zu verhindern. Die allermeisten zogen sich zurück und trauerten um ihre Freunde, kämpften selbst mit der Krankheit, der Angst und der Ausgrenzung. In den USA konnte mit diesem prekären Bündnis nicht nur das Schlimmste verhindert, sondern die Situation geradezu umgedreht werden. Die Schwulen wurden nicht mehr als promiskuitive Virenverteiler angesehen, sondern als Menschen, die Angst haben und die trauern. Zugleich aber veränderte die AIDS-Krise auch die Schwulen selbst. In ihrer Trauer stellten sie sich die Frage nach dem Stellenwert ihrer Beziehungen. Freunde wurden in Krankenhäusern nicht über den Zustand ihrer Nächsten unterrichtet, durften nicht an Beerdigungen teilnehmen oder fanden schlicht keinen Friedhof, wo sie die Toten beerdigen konnten. Eher unbewusst nährt diese Erfahrung den Wunsch nach rechtlicher Anerkennung schwuler Liebe. Sehr bewusst hingegen war die Erfahrung von Willkür, von der Abhängigkeit von gesellschaftlichen Stimmungen, denen sich viele Schwule nicht mehr ausgesetzt sehen wollten. Dass die Auseinandersetzung um die Homo-Ehe vor dem Supreme Court in den USA 2013 mit den großen Entscheidungen gegen das Verbot von Ehen zwischen Schwarzen und Weißen 1967 und gegen das Verbot der Abtreibung 1973, also mit großen Erfolgen der Bürgerrechts- und Frauenbewegung in Verbindung gebracht wurde, zeigt diesen Wandel auf. Die Frage nach dem Stellenwert der Beziehung nahm auch die radikale Fraktion auf, aus der die Queer Theory entstand. Judith Butler schrieb ihr 1990 in den USA erschienenes Erstlingswerk Gender Trouble unter dem Eindruck der AIDS-Krise, indem sie die aufkommende Bürgerrechtspolitik der Schwulen als Identitätspolitik kritisierte und das Bündnis der AIDS-Krise aufkündigte. Mit der Begründung, die einseitige Konzentration auf Schwulenrechte würde andere Minderheiten benachteiligen und unsichtbar machen. Warum diese Minderheiten sich nicht selbst vertreten und eigene Forderungen aufstellen konnten, beantwortete sie nicht. Auch nicht, warum die schwulen Männer es sich ausgesucht haben sollen, im Zentrum der AIDS-Panik zu stehen. Damals wie heute hat die Queer Theory keinen Begriff vom Schwulenhass und auch keinen vom Antisemitismus. So wie den Schwulen vorgeworfen wird, sie hätten von der AIDS-Krise profitiert und sich ihr warmes Plätzchen in der Mitte der Gesellschaft gesichert, wird Israel beschuldigt, die Shoah für sich zu reklamieren oder Bürgerrechte für Schwule zu garantieren, um sich gegen die Kritik an der Besatzungspolitik immun zu machen. Jede selbstbewusst auftretende Minderheit bedient in dieser Logik des Diskurses die Macht, andere Minderheiten unsichtbar zu machen. Die Frage, warum die Schwulen so gehasst werden oder warum Israel der Jude unter den Staaten ist, wie Leon Poljakow es einmal ausdrückte, wird nicht nur zufällig nicht beantwortet. Diese Antwort schuldig zu bleiben, ist ein wichtiger Bestandteil dieser Ideologie. Anerkennung darf nicht auf individueller Differenz beruhen, sondern muss von jeder Partikularität absehen und wird so zum Begriff ohne Inhalt. Auf diese ihre eigene Konsequenz gebracht, enthüllt die Queer Theory ebenso wie die mit ihr verwandte Anerkennungsethik ihren Rekurs auf die Minderheiten als Selbstbetrug. Es geht ihr nicht wirklich um diese, sondern um die Auslöschung von Individualität. Das Bedürfnis nach rechtlicher Absicherung, wie die Angst vor der Auflösung der Werte, sind also als Reaktionen auf die Krise zugleich konservativ, in Bezug auf eine Normalität, die immer eine Fiktion gewesen ist, und fortschrittlich. Sogar dort, wo der permanente Ausnahmezustand Wirklichkeit ist, mehren sich Stimmen, die sich zum einen dagegen wehren, dass Minderheiten ideologisch und praktisch zum Abschuss freigegeben werden, um die enthemmten, destruktiven Regungen der Rackets noch irgendwie zu kanalisieren, und die zum anderen dem ideologischen Sachzwang widerstehen, dass in Zeiten der Krise das Volk, der Stamm, die Gemeinschaft sich zu einigen und hinter einem Führer zu sammeln habe. Dass dieser Widerspruch sich vornehmlich an der homosexuellen Frage entzündet, hat nicht nur mit der angeblich so erfolgreichen Emanzipationsgeschichte der letzten 40 Jahre zu tun, also mit der Projektion, dass der Westen in Dekadenz erstarrt, weil Frauen und Schwule so präsent sind, sondern vielmehr umgekehrt mit der Erfahrung, dass viele Gesellschaften des Südens sich entgegen der landläufigen Wahrnehmung des Westens, die diese links wie rechts als starr und unveränderbar ansieht, sich in einem labilen Zustand der möglichen Transgression zur einen oder anderen Seite hin befinden. Die Opposition zur homosexuellen Emanzipation, die im Kern nichts anderes ist als die Anerkennung einer auf das sexuelle Begehren bezogenen individuellen Differenz zur Mehrheit, wird zur zentralen Frage angesichts der Negation jedes individuellen Begehrens, also auch des Heterosexuellen, im Zwang zur Unterwerfung im Racket. Es besteht immerhin die Möglichkeit, dass die volle rechtliche Gleichstellung in den westlichen Staaten zumindest zeitweise eine Situation herstellen könnte, in der sich die Schwulen nicht mehr als Angehörige einer Minderheit, sondern als Staatsbürger begreifen und von ihren Souveränen einen entsprechenden Umgang mit Staaten fordern, die ihre Bürger aufgrund der sexuellen Orientierung verfolgen oder verfolgen lassen. Es gibt Hinweise im politischen Agieren der westlichen Regierungen darauf, dass Homosexuelle einen Status erkämpft haben, in dem sie nicht mehr von der Gnade der Mehrheit abhängig sind. Wie lange das so sein wird, vermag niemand zu sagen. Aber diesen Zeitraum nicht zu nutzen, trüge in jedem Fall dazu bei, ihn zu verkürzen. Die eigentliche Auseinandersetzung um die homosexuellen Emanzipation hat gerade erst begonnen. Wovon gesprochen und was verschwiegen wird. Mvule Nifana, Millicent Geika, Sukis Bagatza und Pearl Mali haben überlebt. Judy Simelane wurde 2008 vergewaltigt und ermordet. Noxolo Nongwasa starb 2011 an den Folgen eines sogenannten Correctional Rape, einer Vergewaltigung, mit der diese Frauen von ihrer homosexuellen Orientierung geheilt werden sollten. Suliswa Konyana, Sisikale Sigasa und Salome Masoa sind weitere Opfer. Gift Macau starb im August 2014, Sembelili Sokela im September. Sie alle sind schwarze Lesben aus Südafrika. Zwischen 1998 und 2011 wurden mindestens 31 Lesben vergewaltigt und ermordet. Lediglich in zwei Fällen wurden die Täter überführt. Wie viele Correctional Rapes es wirklich gibt, ist unbekannt, denn diese Verbrechen gelten in Südafrika nicht als Hate Crimes und werden in den Statistiken nicht extra aufgeführt. Auch ist davon auszugehen, dass viele der überlebenden Opfer oder die Angehörigen sich scheuen, zur Polizei zu gehen. Diese auf dem afrikanischen Kontinent verbreitete Praxis der tödlichen Verfolgung hat weder bislang zu einer größeren öffentlichen Empörung noch zu einem Twitter-Hashtag geführt. Im Gegenteil gibt es im sogenannten Westen von links bis rechts eine ungewöhnliche Zurückhaltung angesichts dieses Terrors gegen Lesben sowie angesichts der sich in weiten Teilen des afrikanischen Kontinents verschärfenden staatlichen Diskriminierung von Lesben, Schwulen und Transsexuellen, angesichts von Lynchmorden in Uganda und Kenia, angesichts von Steinigungen in den muslimisch geprägten Gegenden Afrikas. Die neuen Gesetze, mit denen Homosexualität verfolgt wird, vermitteln nicht nur aufgrund der drakonischen Strafen eine neue Qualität. Denn zum einen werden nicht homosexuelle Handlungen bestraft, sondern Ziel der Gesetze ist es, Homosexualität als solche zu bestrafen. Zum anderen und daraus folgend zielen diese Gesetze auf Schwule und Lesben. Homosexualität von Männern und Frauen wird endlich gleichgestellt. Einige der Gesetze mussten verändert werden oder wurden von Gerichten für unwirksam erklärt. Andere Gesetze sind in Kraft, führen aber nicht unmittelbar zu einem Anstieg der staatlichen Verfolgung. Sie führen aber immer häufiger dazu, dass sich scheinbar spontan formierende Menschenaufläufe dazu verabreden, vermeintliche oder tatsächliche Lesben, Schwule und Transsexuelle zu ermorden. Die Teilnehmer solcher Veranstaltungen können sich darauf verlassen, nicht festgenommen und nicht angeklagt zu werden. Es gibt einige Annahmen darüber, warum der Hass auf Homo- und Transsexuelle auf dem afrikanischen Kontinent so tödlich geworden ist. In den Reden afrikanischer Präsidenten wird von der Verteidigung der afrikanischen Kultur gesprochen, die aus sich heraus so etwas wie Homosexualität nicht kenne. Dies sei ein Export westlicher Dekadenz. Daraus ergibt sich, dass mit der Verfolgung von Homo- und Transsexuellen symbolisch etwas anderes ausgemerzt werden soll. Am 7. Januar 2014 unterzeichnete der nigerianische Präsident Goodluck Jonathan das vom Parlament im Sommer 2013 beschlossene Gesetz zum Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen und setzte es damit in Kraft. Obwohl Homosexualität in Nigeria schon immer illegal war und verfolgt wurde, weil die diesbezüglichen Kolonialgesetze in Kraft geblieben waren und obwohl im islamischen Norden des Landes Schwule und Lesben von Steinigung bedroht sind, hielt man es für notwendig, die Möglichkeiten zur Verfolgung zu erweitern. Dabei ist, wie die im englischen Exil lebende nigerianische Aktivistin Yemisi Ilenzwani in einem Brief an den Vorsitzenden der staatlichen nigerianischen Menschenrechtskommission schrieb, die Forderung nach der Ehe bislang überhaupt keine Forderung der nigerianischen Homo-, Bi- und Transsexuellen gewesen. Sie schreibt, wir haben lediglich versucht, in den Straßen von Lagos, Abuja, Imo, Sokoto oder Katunu nicht zu Tode gesteinigt oder gelyncht zu werden. Keineswegs soll mit dem Gesetz nur die Möglichkeit der Eheschließung für Homosexuelle verhindert werden. Es stellt homosexuelle Beziehungen als solche unter Strafe. 14 Jahre Haft sind dafür vorgesehen. Für die Unterstützung gleichgeschlechtlicher Beziehungen sind 10 Jahre Haft vorgesehen. Diese Formel beinhaltet sowohl das Zulassen von Versammlungen, die Bildung von Vereinigungen, das Vertreten und Veröffentlichen politischer Forderungen, das direkte oder indirekte Zurschauenstellen gleichgeschlechtlicher Zuneigung in der Öffentlichkeit, sowie das bloße Wissen um eine homosexuelle Beziehung. Lesami und beschreibt die umfassenden Folgen so. Ein Vater oder eine Mutter hat die Pflicht, ihr homo- oder bisexuelles Kind der Polizei zu melden oder muss 10 Jahre Haft fürchten. Jedem Arzt, der Patienten behandelt, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben, drohen 10 Jahre Haft. Vermieter, die an gleichgeschlechtliche Paare vermieten, müssen 10 Jahre Haft fürchten. Arbeitgeber, die von ihnen angestellte Homosexuelle nicht melden, machen sich der Beihilfe und Begünstigung schuldig und können zu 10 Jahren Haft verurteilt werden. Freunde und Arbeitskollege, die Homosexuellen helfen und sie schützen, drohen 10 Jahre Haft. Wenn ich hier darüber spreche, was auf dem afrikanischen Kontinent geschieht, so stellt sich die Frage der Perspektive. Ist es rassistisch, darüber zu sprechen, oder ist es rassistisch, diese Verhältnisse zu verschweigen? Heißt es, ein weißes, männliches Mittelstandsprivileg zu nutzen, um als Homosexueller westliche Werte umso glänzend erscheinen zu lassen, oder geht es schlicht um Solidarität? Homonationalismus und Pinkwashing sind die dazugehörigen Schlagworte, die den Weg aus den US-amerikanischen Universitäten auch in die europäische Öffentlichkeit gefunden haben. Homonationalismus wird der Verweis auf die Universalität der Menschenrechte genannt, die ja in Wirklichkeit nur westlich seien und anderen Kulturen nicht gerecht werden würden. Pinkwashing meint die abgefeimte Strategie, mit der mittels der Einführung von rechtlichen Garantien für Schwule von anderen den eigentlichen Missständen abgelenkt werden soll. Im Mittelpunkt des Pinkwashing-Vorwurfs steht, wie von selbst, Israel. Jasbir Puar vertrat 2010 im Guardian die Ansicht, dass das Vorgehen der israelischen Marine gegen die Gaza-Flottille so totalitär gewesen sei, dass es für Israel notwendig geworden sei, die eigene Schwulenfreundlichkeit und Liberalität zu betonen, um dem Krieg gegen die Palästinenser eine Rechtfertigung zu geben. Diese würden in Bezug auf die Homosexualität als barbarisch und rückständig dargestellt. Das resultiere in Israels Gay Propaganda War. Puars Attacke auf die homosexuelle Emanzipation, genauer auf den Gay White Male, der mit den bürgerlichen Rechten ausgestattet, nur zu gern die Verteidigung westlicher Werte übernehme, ist letztlich nichts anderes als der seit Jahrzehnten bekannte linke antiimperialistische Homosexuellenhass. Tatsächlich tun sie und ihre zahlreichen Mitstreiter auf ihre Weise und in ihrem Milieu entsprechend nichts anderes als Wladimir Putin oder Goodluck Jonathan und andere Politiker in anderen Weltgegen. Aus der Homosexualität als Handlung oder als Begehren wird der Homosexuelle als Repräsentant des Westens, des Neoliberalismus, des Kapitalismus, derjenige, der in der Krise noch Erfolg hat, gar von der Krise profitiert. Zugleich wird dem weißen schwulen Mann vorgeworfen, das Leiden und die Kämpfe anderer sexueller Minderheiten unsichtbar zu machen, weil er sich, das kennt man ja, bei jeder Party in den Vordergrund spielen muss. Die als mächtig, wohlhabend und erfolgreich imaginierten New Yorker Mittelklasse-Schwulen haben für die Homo-Ehe, die Gleichstellung und dabei sein dürfen den antiimperialistischen Kampf aufgegeben, so Pur, Butler und ihre Freunde, in Anlehnung an den guten alten Lenin und seine These von der Arbeiteraristokratie. Und an diesem Punkt haben sie recht. Warum sollten Homosexuelle allen Ernstes erkämpfte Rechte zugunsten eines Bündnisses in Frage stellen, in dem nicht wenige Bündnispartner ihren Tod fordern? Ganz abgesehen davon, dass die Behauptung von der problemlosen Integration männlicher Homosexualität in die westlichen Gesellschaften den empirischen Tatsachen widerspricht und sich so als neiderfüllte Projektion zu erkennen gibt. In der Realität sind die Opfer des homosexuellen Hasses in ihrer übergroßen Mehrheit weder weiß, noch leben sie in New York. Sie werden verfolgt und ermordet, weil sie in einer Welt, die in Banden und Rackets zerfällt, für nicht gemeinschaftsfähig gehalten werden. Sie werden gehasst, weil sie nicht auf die Wärme der Kampfgemeinschaft, sondern die Kälte des bürgerlichen Rechts setzen, weil sie nicht von der Gnade der Gesellschaft abhängig, sondern im Appell ans Gericht ihr Heil suchen wollen. Weil sie für eine gesetzlich abgesicherte Privatheit der Liebe statt um Beziehungen mithin für die Standards einer bürgerlichen Normalität kämpfen. Dass diese Normalität gar nicht mehr existiert, falls es sie denn je gegeben hat, verleiht diesem Kampf etwas Tragisches, weil in ihm, so aussichtslos er erscheinen mag, doch noch etwas aufscheint vom großen Versprechen individuellen Glücks. Und das ist es, was ihre Feinde den Homosexuellen nicht verzeihen. Ja, ich lese als letzten Text lese ich jetzt noch das Vorwort vor. Den hier versammelten, nicht chronologisch angeordneten Texten aus den letzten Jahren haftet ihre Zeitgebundenheit an. Ich habe wenig verändert, um die Veränderung des Gegenstands umso sichtbarer werden zu lassen. Zu Beginn referiere ich die gesellschaftlichen Zusammenhänge, die seit 2010 dazu geführt haben, dass die homosexuellen Frage eine bislang noch nie dagewesene öffentliche Aufmerksamkeit erfuhr. Aktuell flaut diese wieder ab, zum einen übertönt von einer neuen Radikalisierung des Islamismus, zum anderen verursacht von einer Ermüdung des Publikums. Dass der islamische Unstaat Homosexuelle von Hochhäusern werfen lässt, die, falls sie überleben, vom Mob zu Tode gesteinigt werden, dass die Islamische Republik Iran sich seit 2014 nicht mehr scheut, wieder Hinrichtungen wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen durchzuführen, dass im allgemeinen Flüchtlingselend das besondere Elend der homo- und transsexuellen Flüchtlinge kaum noch Beachtung findet, dass in europäischen Großstädten islamisierte Banden homo- und transsexuelle einschüchtern und bedrohen, scheint vor dem Hintergrund der Normalisierung der Homosexualität, hier als pars pro toto, einer sexuellen Abweichung verstanden, ein merkwürdiger Gegensatz. Anliegen dieser Zusammenstellung ist es, die Vorgeschichte eines möglichen gesellschaftlichen Verhängnisses zu dokumentieren, einer autoritären Transgression, die sich nicht nur einfach an den Homosexuellen austobt, sondern vielmehr zu ihrer Formierung die Verfolgung des männlichen Homosexuellen braucht, um jene männerbündischen Strukturen herauszubilden, in denen das individuelle gleichgeschlechtliche Begehren nicht nur ausgeschlossen, sondern vernichtet werden muss. Die Unterscheidung zwischen individueller und gesellschaftlicher Homosexualität, zwischen individuellem gleichgeschlechtlichen Begehren und der Homoerotik des Männerbunds ist dabei zentral, so ungenau und abstrakt sie auch ist, weshalb sie nicht selten als rationalisiertes Ressentiment gegen die individuelle sexuelle Orientierung auftaucht oder gar mit Geschlechtsidentität verwechselt wird. Sie scheint mir sinnvoll, um aus der Homophobie linker Strömungen, zum Beispiel der Psychoanalyse oder aus der Homophobie der kritischen Theorie, das ihnen zugrunde liegende antifaschistische Erkenntnisinteresse freizulegen. Dass die Reflexion auf die Verfolgung der Homosexualität nicht nur für Homosexuelle von Belang ist, zeigt die Geschichte der Sowjetunion. Dort wurde 1917 der Paragraph des Strafgesetzbuches der Homosexualität unter Strafe stellt gestrichen. Wilhelm Reich schreibt 1936 in seinem Buch »Die Sexualität im Kulturkampf«: Die offizielle große Sowjet-Enzyklopädie, die unter der Kontrolle der Regierung erschien, stützte sich in ihrer Darstellung der Sexualität hauptsächlich auf Magnus Hirschfeld und teilweise auch auf Freud. Die Begründung der Aufhebung des Homosexualitätsparagraphen war, dass die Homosexualitätsfrage ausschließlich wissenschaftlich zu behandeln und daher die Homosexuellen nicht zu bestrafen wären. Es müssten die Mauern eingerissen werden, die die Homosexuellen von der Gesellschaft trennen. Doch so reich der Einfluss kleinbürgerlicher Elemente in der KPdSU, veränderte die Haltung zur Homosexualität. Auf einmal ist sie erstens ein Zeichen barbarischer Unkultur, eine Schweinerei halbwilder Ostvölker und zweitens wäre sie eine Erscheinung überzüchteter Kultur der perversen Bourgeoisie. Trotz der erfolgten Aufhebung der Bestrafung bestanden homosexuelle Verfolgungen bei den östlichen Völkern der SU fort. Etwa im Jahr 1925 wurde in Turkestan ein Zusatzparagraf zum Gesetzkodex der Sowjetunion geschaffen, der bereits hohe Strafen für Homosexuelle vorsah. Die genannten Ansichten über die Homosexualität führten im Zusammenhang mit der allgemeinen Unklarheit über die sexualpolitischen Verhältnisse und Entwicklungsmöglichkeiten dazu, dass sich groteske Fälle von homosexuellen Verfolgungen hier und dort immer wieder ereigneten und schließlich häufiger wurden. Mit dem Gesetz allein war die Frage ja nicht erledigt. Mit der allgemeinen Bremsung der sexuellen Revolution musste sich notwendigerweise Homosexualität in der Jugend, im Heer, in der Marine und so fort immer mehr verbreiten. Es kamen Schnüffeleien und Angebereien vor, Ächtungen durch die Parteikomitees und sogar in den Parteireinigungen. In einzelnen Fällen intervenierten alte Bolschewiki, wie etwa Clara Zetkin und andere, und setzten die Befreiung durch. Doch im Laufe der Zeit wuchs die Homosexualitätswelle infolge der Ungelöstheit der Sexualfrage an, bis im Januar 1934 in Moskau, Leningrad, Charkow, Odessa Massenverhaftungen von Homosexuellen einsetzen. Diese Massenverhaftungen wurden politisch begründet. Unter den Verhafteten befanden sich sehr viele Schauspieler, Artisten, Musiker, die wegen angeblicher homosexueller Orgien administrativ zu mehreren Jahren Gefängnis bzw. Verbannung verurteilt wurden. Im März 1934 erschien das Gesetz, das den Geschlechtsverkehr unter Männern verbietet und bestraft, von Kalinin gezeichnet. Diesem Gesetz nach wurde der Geschlechtsverkehr zwischen Männern als soziales Verbrechen bezeichnet, das in leichteren Fällen mit 3, in anderen mit 5 bis 8 Jahren bestraft wird. So erschien die Homosexualität wieder in einer Reihe mit anderen sozialen Verbrechen, Banditismus, Konterrevolution, Sabotage, Spionage und so weiter. Soweit Reich. Er stellt dann den Zusammenhang zu den beginnenden homosexuellen Verfolgungen im Dritten Reich her. Zur Röhm-Affäre. Die Sowjetpresse hatte einen Feldzug gegen die Homosexualität als eine Entartungserscheinung der faschistischen Bourgeoisie eröffnet. Wie mir berichtet wurde, hatte der bekannte Sowjetjournalist Koltsow eine Artikelserie verfasst, in der von den warmen Brüdern des Propagandaministeriums Goebbels und von den sexuellen Orgien in den faschistischen Ländern sprach. Entscheidend wirkte das Eingreifen Maxim Gorkis, der in einem Artikel Proletarischer Humanismus schrieb, Zitat, das Gedächtnis sträubt sich dagegen, auch nur jener Abscheulichkeiten zu gedenken, die der Faschismus üppig erzeugt. Gemeint waren hier Antisemitismus und Homosexualität. Dann, weiter Gorki, während in den Ländern des Faschismus die Homosexualität, die die Jugend verdirft, ungestraft agiert, ist sie in dem Lande, wo das Proletariat kühn und mannhaft die Staatsmacht erobert hat, als ein soziales Verbrechen erklärt und wird streng bestraft. In Deutschland ist schon ein geflügeltes Wort entstanden, rottet die Homosexuellen aus und der Faschismus ist verschwunden. Für Reich war Homosexualität vor allem ein Resultat sexueller Unterdrückung, deswegen empfand er zumindest so etwas wie Mitleid mit den Homosexuellen. Er schreibt, man verwechselte die männerbündlerische Homosexualität, die der Zentralorganisation Röhms und anderer tatsächlich zugrunde lag, mit der Nothomosexualität von Matrosen, Soldaten und Gefangenen, die dem mangelbefriedigenden heterosexuellen Geschlechtsverkehrs zuzuschreiben ist. Man übersah darüber hinaus völlig die ideologische Stellung des Faschismus zur Homosexualität, die gleichfalls ablehnend war, vergleiche 30. Juni 1934, in der Hitler die ganze Führung der SA mit der gleichen Begründung ausrottete, mit der in der Sowjetunion die homosexuellen Verfolgungen eingesetzt haben. Ganz anders die Kommunisten und die Sozialdemokraten dieser Zeit, die umsonst darauf hofften, sie könnten, indem sie sich noch völkischer geben als die Nazis, das deutsche Volk von der Dekadenz der Nazis überzeugen. In den ersten Jahren des Nazifaschismus imaginierte das andere Deutschland sich und seinem Publikum das Dritte Reich als homosexuellen Sündenpfuhl. Alle Organisationen der NSDAP, von unten bis oben, einschließlich der Jugendorganisationen, sind Brutnester der Homosexualität, wie sie nie vorher in der deutschen Geschichte sich entwickelt hatte, schrieb ein sozialdemokratisches Blatt. Der mutmaßliche Reichstagsbrandstifter Marinus van der Luppe war dementsprechend ein Lustknabe Röms. Die sadistischen Folterungen in den Konzentrationslagern konnten nur einem homosexuellen Gehirn entsprungen sein und so weiter. Die Antifaschisten waren wirklich davon überzeugt. Sie glaubten, die Deutschen würden mit den Nazis abbrechen, wenn die nur wüssten, was sie selbst erkannt zu haben glaubten. Klaus Mann intervenierte. Man ist im Begriffe, aus dem Homosexuellen den Sündenbock zu machen, den Juden der Antifaschisten. Das ist abscheulich. Mit ein paar Banditen die erotische Veranlagung gemeinsam zu haben, macht noch nicht zum Banditen. Es gelang ihm damit, dem antifaschistischen Credo, dass alle Homosexuellen Nazis seien, zu widersprechen. Dass er es nicht schaffte, zugleich auch den Glaubenssatz in Frage zu stellen, der die Voraussetzung dieses Credos ist, dass alle Nazis homosexuell seien, spricht Bände über den gesellschaftlichen Druck, der im Milieu des Exils geherrscht haben muss. Denn dieses hätte geheißen, die Projektion der Homosexualität auf die Nazis zu reflektieren und die Frage gesellschaftlicher wie individueller Homosexualität auch unter Antifaschisten zu stellen. André Gide, der Homosexuelle, durfte 1936 auf Gorkis Beerdigung sprechen. Er galt als großer Schriftsteller, bis er begann, die Sowjetunion zu kritisieren. Dann war er jedoch nicht einfach nur ein Renegat wie die anderen, er war überdies ein Jugendverderber und Männerliebhaber und dekadent. Dieser Irrlogik folgend empfahl mir 2005 ein österreichischer Kommunist, der nicht deswegen mit mir nicht einverstanden ist, weil ich homosexuell bin, als geeigneten Ort meines Vortrags öffentlich, es würde sich etwa die Herrentoilette am Wiener Westbahnhof anbieten. Ein weiteres Zitat. Es ist unwahrscheinlich, dass wir einen Kompromiss mit Vertretern eines Weltbildes schließen, die sogar die gleichgeschlechtliche Ehe für vorstellbar halten. Das sagte der Parlamentspräsident und Führer der Fidesz-Partei, László Kövér, auf die Frage, ob nicht doch ein Kompromiss mit der ungarischen Opposition möglich wäre. Diese Opposition protestiert ja seit Jahren gegen die Ausweitung der Machtbefugnisse von Ministerpräsident Orbán und die Aushöhlung der Verfassung. Die Homo-Ehe war überhaupt gar kein Thema bislang. Kövér und der österreichische Kommunist bedienen sich der pathischen Projektion. Zitat, anstatt der Stimme des Gewissens hört das Subjekt Stimmen, anstatt in sich zu gehen und das Protokoll der eigenen Macht hier aufzunehmen, schreibt es die Protokolle der Weisen von Zion den anderen zu, schreiben Horkheim und Adorno in der Dialektik der Aufklärung. Unter dem Druck des Über-Ichs projiziert das Ich die vom Es ausgehenden, durch ihre Stärke ihm selbstgefährlichen Aggressionsgelüste als böse Intention in die Außenwelt und erreicht dadurch, sie als Reaktion auf solches Äußere loszuwerden, sei es in der Fantasie durch Identifikation mit dem angeblichen Bösewicht, sei es in Wirklichkeit durch angebliche Notwehr. Das in Aggression umgesetzte Verpönte ist meist homosexueller Art. Aus Angst vor der Kastration wurde der Gehorsam gegen den Vater bis zu deren Vorwegnahme in der Angleichung des bewussten Gefühlslebens an das kleine Mädchen getrieben und der Vaterhass als ewige Ranküne verdrängt. In der Paranoia treibt dieser Hass zur Kastrationslust als allgemeinem Zerstörungsdrang. Der Erkrankte regrediert auf die archaische Ungeschiedenheit von Liebe und Überwältigung. Soweit Horkheim Adorno. Auch in jüngster Zeit, etwa zwischen 2006 und 2010 im Irak, als zahlreiche schwule Männer und Jugendliche, die sich nicht geschlechtskonform kleideten, ermordet wurden, lässt sich beobachten, dass eine Radikalisierung der homosexuellen Verfolgung ein Anzeichen unter mehreren sein kann, die eine gesellschaftliche Transgression ankündigen. In der Sowjetunion waren die homosexuellen Verfolgungen der 20er Jahre ein Aspekt der autoritären Formierung und ein Vorspiel zu den großen Säuberungen. In Hitler-Deutschland dienten sie der moralischen Mobilmachung und der Etablierung des antisemitischen Männerbunds. Wohin aktuelle gesellschaftliche Prozesse in zahlreichen afrikanischen Staaten, in der arabischen Welt und in Europa führen können, dazu braucht es nicht viel Fantasie. Sich vorzustellen, dass die Gegner solcher Entwicklungen sich der pathischen Projektion in Bezug auf die Homosexualität bewusst verweigern, dazu bedarf es durchaus Fantasie. Danke.